Die Ordnungen der Liebe zwischen Mann und Frau sind verschieden von den Ordnungen der Liebe zwischen Eltern und Kindern. Wenn daher ein Paar die Ordnungen der Eltern-Kind-Beziehung unbesehen auf die Paarbeziehung überträgt, wird ihre Beziehung als Paar erschüttert und gestört. Wenn zum Beispiel in einer Paarbeziehung der Mann bei seiner Frau oder die Frau bei ihrem Mann bedingungslose Liebe wie ein Kind bei seinen Eltern sucht, erwarten sie vom anderen eine Sicherheit, wie sie Eltern ihren Kindern geben. Als Folge davon kommt es zu einer Krise in der Partnerschaft, die damit endet, dass der, von dem zu viel erwartet wurde, sich zurückzieht oder geht. Und das mit Recht. Denn durch die Übertragung einer Ordnung aus der Kindheit auf die Paarbeziehung geschieht dem anderen Unrecht. Wenn zum Beispiel ein Mann zu seiner Frau oder die Frau zu ihrem Mann sagt, ohne dich kann ich nicht leben. Oder, wenn du gehst, dann bringe ich mich um. Dann muss der andere gehen. Denn diese Forderung ist eine Zumutung, die unter ebenbürtigen Erwachsenen unzulässig und unerträglich ist. Wenn aber ein Kind so etwas zu seinen Eltern sagt, ist es stimmig. Denn das Kind kann ohne seine Eltern wirklich nicht leben. Umgekehrt, wenn der Mann oder die Frau sich verhalten, als seien sie dem anderen gegenüber erziehungsberechtigt und als müssten sie ihn nacherziehen, dann nehmen sie sich einem Ebenbürtigen gegenüber Rechte heraus, wie sie die Eltern gegenüber ihren Kindern haben. Oft entzieht sich dann der andere dem Druck und sucht außerhalb der Partnerschaft Erleichterung und Ausgleich. Zur Ordnung der Liebe in der Beziehung zwischen Mann und Frau gehört also, dass sich beide, Mann und Frau, als ebenbürtig anerkennen. Jeder Versuch, sich dem anderen gegenüber entweder überlegen wie Eltern oder ausgeliefert wie ein Kind zu verhalten, wird ihre Partnerschaft einengen und gefährden. Das gilt auch für den Ausgleich von Geben und Nehmen. In der Beziehung des Kindes zu seinen Eltern sind die Eltern die Geber und die Kinder die Nehmer. Und jeder Versuch von Seiten der Kinder, das Gefälle von Geben und Nehmen zwischen sich und den Eltern auszugleichen, schlägt fehl. Daher bleiben die Kinder ihren Eltern gegenüber immer in Schuld. Und je weniger ihnen der Ausgleich gelingt, desto inniger bleiben sie ihnen verbunden. Doch die gleiche Schuld, die sie an die Eltern bindet, treibt sie, weil sie sich durch eigenes Tun bewähren und entfalten wollen, auch aus dem Haus. Wenn daher der Mann der Frau oder die Frau dem Mann gibt, so wie Eltern ihren Kindern geben, wenn zum Beispiel der Mann der Frau oder die Frau dem Mann während der Ehe ein Studium ermöglicht, dann kann, wer vom anderen so viel bekommen hat, ihm nicht mehr ebenbürtig sein. Obwohl er ihm zu Dank verpflichtet bleibt, wird er ihn, wenn er mit seinem Studium fertig ist, in der Regel verlassen. Nur wenn er sowohl die Kosten wie die Mühe in voller Höhe zurückerstattet, kann er wieder ebenbürtig werden und bei seinem Partner bleiben.